SWR 2 Wissen. Ein Mädchen dreht sich und lässt ihr Ballettkleid fliegen. Das klingt merkwürdig. Denn gut versteckt hängt zwischen den Rüschen ein Beschleunigungssensor. Drahtlos ist er mit einem Computer verbunden, der die Bewegungsänderungen in Töne umsetzt. Dreht sich das Mädchen schneller, klingt es lauter und höher. Das macht Spaß. Das allgegenwärtige Elektronengehirn. Pervasive Computing will die Dinge und die Menschen zu einem Datennetz verknüpfen. Eine Sendung von Dirk Asendorf. Normalerweise arbeite ich mit Kindern zwischen 4 und 5 Jahren. Die kommen rein und fangen an zu spielen. Und plötzlich merken sie, oh, während ich spiele, mache ich diesen Klang. Die Niederländerin Christina Andersen hat sich das Spiel mit der klingenden Kleidung ausgedacht. Nicht nur das Ballettkleid hat sie mit drahtlosen Sensoren präpariert, sondern auch Jacken, Hosen, eine Handtasche und einen Hut. Und dann kommen wir zur zweiten Stufe, wo sie versuchen herauszufinden, wie kann ich diesen Klang verändern? Wie mache ich das zu meiner Fähigkeit? Wo sind die Grenzen davon? Gerade Kinder in diesem Alter, die denken, oh, ich habe diese Fähigkeit, wow, was kann ich noch alles tun? Also kommen sie zurück und denken, wow, heißt das, dass alle Dinge Klang erzeugen können? Und dann kommen sie und merken, ah, nein, nein, nur der Hut macht diese Klänge. Das Spiel ist lehrreich und macht Spaß. Und es öffnet einen Blick in die Zukunft. Während sie mit den Kindern spielt, sammelt Christina Andersen Erkenntnisse über die Kommunikation zwischen Mensch und Computer. Grundsätzlich interessiert es mich herauszufinden, was passiert, wenn man jemandem einen analogen Sensor gibt. Also einen Sensor, der nicht nur an- und ausgeschaltet werden kann, sondern fließende Eingaben ermöglicht. Was passiert, wenn man so einen Sensor jemandem gibt, der nicht weiß, wie ein Sensor funktioniert? Die Kinder haben ja keine Vorstellung von drahtloser Computertechnik und diesen Dingen. Während sie versuchen zu verstehen, wie das funktioniert, gucke ich, ob es da eine intuitive Herangehensweise gibt, die zur Entwicklung besserer Schnittstellen auch für Erwachsene führen könnte. Drahtlose Übertragung, analoge und digitale Schalter, Input, Output, Sensoren und Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine. Das Kinderspiel mit der klingenden Kleidung dreht sich um die zentralen Begriffe der Computerentwicklung. Immer kleinere Rechner werden immer häufiger untereinander vernetzt. Und winzige Sensoren sollen dafür sorgen, dass sich Mensch, Umwelt und Maschine auch ohne Tastatur und Bildschirm verstehen. Unter den Begriffen Pervasive oder Ubiquitous Computing, also die durchdringende oder allgegenwärtige Computerkraft, wird weltweit an der elektronisch unterstützten Vernetzung möglichst vieler Dinge gearbeitet. Noch ist das vor allem Grundlagenforschung, aber immer häufiger fallen auch schon praktische Anwendungen dabei ab. Zum Beispiel für eine Karateschule in Tokio. Als Karatemeister trägt Yutaka Sakane den schwarzen Gürtel über seinem weißen Kittel. Als Informatiker an der Shizuoka-Universität hat er ein technisches Hilfsmittel entwickelt, das seine Karateschüler beim Erlernen der korrekten Bewegungsabläufe unterstützen soll. Das System registriert die Bewegung, sammelt und analysiert diese Daten. Und dann, wenn sich der Schüler bewegt, ertönt ein Klang. Und der Schüler kann von diesem Klang lernen. Das System erzeugt also aus den Daten einen Inhalt und zeigt ihn dem Nutzer. Und der lernt davon. So funktioniert die alle Lebensbereiche durchdringende Karateschule. Was bei der klingenden Kleidung nur ein Spiel ist, hat hier einen praktischen Nutzen bekommen. Nur wenn der Karateschüler seinen Schlag richtig ausführt, gibt ihm das System einen Wohlklang als Rückmeldung. Schlägt er falsch, tönt es schräg. Wenn das passiert, kann sich der Karateschüler am Bildschirm eine Videoaufzeichnung seines Schlages ansehen, in die die ideale Bewegung eingeblendet wird. Weit ein knappes Dutzend Universitätsinstitute, die sich aus Computing befassen. Friedemann Matern leitet an der ETH Zürich das älteste von ihnen. Doch auch dessen Gründung liegt erst 2 Jahre zurück. Noch steckt die Technologie in den Kinderschuhen. Die eigentliche Schwierigkeit liegt darin, aus den Massen von Daten, die wir nun automatisch bekommen durch Sensoren, aus denen eine sinnvolle Information zu machen. Die Daten alleine sind es ja nicht, sondern man möchte ja daraus Informationen gewinnen, in welcher Situation man ist, was genau vorliegt, damit man auf intelligente Art automatisch reagieren kann. Und ein wirklich großes Problem ist, aus der Massen von Daten, die vorliegen, sinnvolle Interpretationen zu liefern. Das wird das Hauptproblem sein. Das geht auch nicht so schnell, da muss noch viel geforscht werden. Es ist kein Zufall, dass am Anfang dieser Forschung häufig spielerische Anwendungen stehen. Dort lassen sich die neuen Möglichkeiten am besten ausloten. Mit klingender Kleidung, einer elektronischen Karateschule oder den intelligenten Skatkarten, die im Labor der ETH Zürich entwickelt wurden. Wir haben normale Spielkarten mit kleinsten Prozessoren versehen, sodass die Umgebung, der Spieltisch erkennen kann, welche Karten gespielt werden, automatische Punkte gezählt werden, festgestellt wird, wer gewonnen hat. Also Dinge, die heute möglich sind. Das heißt, die Spieler werden wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Technik weiterentwickelt wird, wie heute ja schon Hochleistungs-PCs meistens nur wegen den schönen Spielen auf diese Weise hochgezüchtet werden. Wir werden also sehen, dass kleinste Spielkonsolen, Handys, Sensortechnik eingebaut bekommen und dass so dass der Spielemarkt also auch eine Triebkraft für dieses Pervasive Computing sein wird. Pervasive Computing ermöglicht ja, in die Realität einzugreifen. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr Spielsituationen, die man im Abstrakten spielt, sondern wir können wirklich in der realen Welt spielen und die Spielsituation erweitern um technische Hilfsmittel und dadurch neue Spielsituationen schaffen, also eine Mischung zwischen realer und virtuellen Welten. Das ist etwas, wo man glaubt, dass wahrscheinlich auch ein Markt da sein wird. Insbesondere Mobiltelefone eignen sich hervorragend als Hightech-Spielgeräte. Eingebaute Videokameras liefern das Filmchen zur SMS-Nachricht. Ortungssysteme melden, wenn sich ein Kumpel in der Nähe befindet. Und Datenschnittstellen machen den Einsatz der Geräte für ausgefeilte Computerspiele möglich. Und Handys werden immer kleiner. Schon gibt es Geräte, die in eine Armbanduhr integriert sind. Und in 10 Jahren, davon sind viele Experten überzeugt, wird es spottbillige Minicomputer geben, die sich wie ein Etikett aufkleben lassen. Sogenannte Transponder. Sie haben so viel Rechenpower wie ein heutiger PC. Ein Ortungssystem sagt ihnen ständig, wo sie sind. Sensoren melden, in welchem Zustand sie sich befinden. Und Funktechnik bringt sie in Verbindung mit der Welt. Wir fahren leer. Das ist am Anfang meistens so. Ich meine, es ist wie im wahren Leben. Ein LKW hat auch Leerfahrten und das gilt es halt auch zu optimieren. Auch mit Transpondern wird man spielen können, aber vor allem werden sie die Logistik revolutionieren. In einer Halle an der Bremer Universität wird erprobt, wie das funktionieren könnte. So, ich steige auf. Ja, bitte. So, auf geht's. Hanna Bickert und Ernesto Morales sind Mitarbeiter des Sonderforschungsbereichs zum Thema Selbststeuerung logistischer Prozesse. Hanna Bickert spielt einen Container, Ernesto Morales den LKW. Jetzt hat der LKW den Container aufgeladen. Dann nehme ich jetzt Stück gut 5 an die Hand und dann gehen wir erstmal Richtung Hannover. Frankfurt, Hannover, Berlin und Bremen, so heißen die 4 Städte in diesem Spiel. Große Schilder zeigen an, wo sie sich in der Halle an der Bremer Universität befinden. Auf dem Fußboden kleben gelbe Leuchtstreifen. Sie symbolisieren die Straßen. 2 Mitspieler sind als LKW darauf unterwegs, 4 Mitspieler warten als Container auf ihre Beförderung. Im echten Leben gäbe es jetzt eine Spedition, die den Transport organisiert. Sie weiß, wo die Container stehen und wohin sie sollen und schickt die LKW entsprechend auf die Reise. Doch hier geht es um die Logistik der Zukunft. Bernd Scholz-Reiter koordiniert die Forschungsarbeit. Der Paradigmenwechsel besteht darin, dass wir davon ausgehen, dass wir in Zukunft mehr Selbststeuerung haben werden. Das heißt, dass wir während Transportprozesse stattfinden, Informationen aufnehmen können aus der Umgebung, diese Informationen verarbeiten können, sodass dezentral die einzelnen logistischen Objekte Entscheidungen treffen können, wie es denn in diesem Transportprozess weitergehen soll. Auf jedem Container wird in Zukunft ein Transponder kleben. Mit dessen Hilfe weiß der Container, wer er ist, was er enthält und wohin er will. Kommt ein leerer LKW vorbei, ruft er ihm wie ein Anhalter an der Autobahnraststätte zu, Nimm mich mit in Richtung Frankfurt. Automatisch macht ihm der leere LKW ein Angebot für den Transport. Der Container kann es empfangen, abwägen und eine Entscheidung treffen. So sucht er sich seinen Weg ans Ziel. Der Containerverkehr wird nicht mehr zentral gesteuert, sondern organisiert sich selbst. Das Internet hat Pate gestanden für diese Vision. Auch dort sucht sich jedes Datenpaket eigenständig den besten Weg zum Empfänger. Ist eine Leitung verstopft, nimmt es einen Umweg. Erst am Ziel werden alle Teile einer Lieferung wieder in der richtigen Reihenfolge zusammengestellt. Schade, wenn ich jetzt ein Stück gut gehabt hätte, das auf der Strecke liegt, dann hätte ich das mit aufsammeln können und hätte natürlich meine Kapazität von 2 Stück Gütern komplett ausschöpfen können. In der virtuellen Welt hat sich das Prinzip bewährt, aber kann es auch mit materiellen Gütern funktionieren? Das wird im Planspiel erprobt. Da es die schlauen Transponder heute noch nicht gibt, werden die Entscheidungen dabei vorerst von den menschlichen Mitspielern getroffen. In der Hand tragen sie Taschencomputer, die über ein Ortungssystem verfügen und per Funknetz miteinander verbunden sind. Ernesto Morales starrt auf den Bildschirm. Wir bekommen eine Anfrage von Stückgut 4 und von Stückgut 3. Verschiedene Routen, einmal von Berlin nach Hannover und einmal von Frankfurt nach Berlin. Dann muss ich jetzt natürlich schauen, wir befinden uns in Hannover. Berlin sind 300 Kilometer von hier. Frankfurt sind auch 300 Kilometer in unserem Szenario, aber es bedeutet für mich einen Umweg. Jetzt habe ich sogar noch ein Stück Gut. Und weil ich nicht schnell genug war, wurde der Auftrag jetzt weitergereicht. Das geht hier rucki zucki und man benötigt da schon sehr viel Intelligenz, die auch schnell handeln kann und die ihre Informationen sehr gut verwalten kann. Schon nach wenigen Minuten wird die Sache ziemlich unübersichtlich. Die Datenmenge ist gewaltig und das schon bei 6 Mitspielern. Trotzdem ist die Selbststeuerung logistischer Prozesse keine akademische Traumtänzerei. Davon ist Fred Stephan überzeugt. Als Chef des größten europäischen Hochregallagers ist er mit den Problemen heutiger Logistik bestens vertraut. Von Bremen aus beliefert er hunderte Tchibo-Filialen in ganz Europa mit Schnäppchenware. Obwohl die Kartons dabei schon heute fast vollautomatisch aus den Überseecontainern entladen, auf Paletten gepackt, gelagert und in der richtigen Mischung auf die Weiterreise geschickt werden, sieht Stephan doch große Vorteile in einem selbstgesteuerten Güterverkehr. Diese denkende Qualität, die da dahinter stecken soll, das wäre natürlich das Optimale, weil so braucht man eben halt viele Personen, die das heute ja koordinieren, eben halt LKW-Züge zusammenstellen, bräuchte man nicht mehr, weil man würde das dann ja sozusagen dem Transponder überlassen, sich seinen Weg zu finden. Vor allen Dingen, was sich dann optimieren lässt, ist eben halt, dass viele Menschen nicht mehr miteinander reden müssen und eben halt das System sich seinen Weg selber sucht, sondern man eigentlich nur noch schauen muss, wie viel Transportmenge, wie viel Volumen muss ich jetzt an einem Tag oder an einer Woche abfertigen. Und das koordiniert man. Wo der LKW nachher eigentlich hinfährt, ist dem Spediteur oder dem Fahrer dann letztendlich egal. Es mag dann einfach sogar vielleicht sogar so weit gehen, dass er hierher kommt und noch nicht mal weiß, wo er hinfährt, sondern die Ware entscheidet das dann selber nach Dringlichkeit und allen Prioritäten, die dahinter verborgen sein mögen auch noch. Und ich denke, das ist dann eben halt die Optimierung, die man nochmal wieder erreichen kann. Projektleiter Scholz-Reiter ist überzeugt, dass das gesamte weltweite Transportwesen nach diesem Prinzip organisiert werden könnte. Nicht morgen oder übermorgen, vielleicht aber in 20 Jahren. Viele Fragen müssen bis dahin noch beantwortet, viele Sicherungssysteme entwickelt werden. Wenn ein Paket zum Beispiel Anfragen für Transporte absendet, ohne dass es diese Transporte eigentlich machen will, könnte es LKWs ordern und dann sagen, wenn der LKW ankommt, na, ich habe mich jetzt doch anders entschieden, ich bleibe hier liegen und damit so ein ganzes logistisches System brach liegen lassen. Und das darf natürlich nicht passieren. Und das heißt, wir brauchen irgendwelche Trust-Mechanismen, die Vertrauen erwecken und Vertrauen auch kontrollieren können. Transponder sollen nicht nur den Gütertransport revolutionieren. Auch in der Produktion sollen sie zentrale Planung durch möglichst viel Selbststeuerung ersetzen. Und der Einzelhandel möchte seine Lagerhaltung damit optimieren und nebenbei auch gleich noch den Ladendiebstahl unterbinden. Denn ein Produkt mit integriertem Transponder lässt sich nicht mehr unbemerkt an der Kasse vorbeischmuggeln. Als die Walmart-Kette in den USA das im vergangenen Jahr mit Rasierklingenpackungen ausprobieren wollte, gab es allerdings so scharfe Proteste von Verbraucherschützern, dass der Konzern seinen Plan schnell wieder fallen ließ. Andreas Köhler hat sich am Schweizer Technology and Society Laboratory intensiv mit möglichen Folgen der Ausbreitung intelligenter Etiketten, der sogenannten Smart Labels, befasst. Smart Labels ermöglichen eine lückenlose Identifikation aller Objekte in unserem Leben und auch der Menschen selbst durch automatische Computersysteme. Und da müssen wir uns einfach die Frage stellen, wollen wir in einer Welt leben, in der solche Daten gesammelt und für alle Zeit gespeichert werden? Es werden damit auch Nutzungsprofile möglich sein. Denken wir daran, ein Konsumobjekt wird gekauft und irgendwo genutzt. Man stellt eine gekaufte Milchpackung in einen smarten Kühlschrank. Der Kühlschrank registriert diese Milchpackung und sendet eine Information über das Internet an den Hersteller und an gewisse Datenbanken, die wir nicht kennen. Und schon haben wir keine Kontrolle mehr über unsere eigenen Lebensgewohnheiten. Köhler gehört zu den Autoren der ersten umfangreichen Studie über mögliche Auswirkungen des Pervasive Computing auf Gesundheit, Umwelt und Gesellschaft. Sie wurde vom Schweizer Zentrum für Technologiefolgenabschätzung in Auftrag gegeben. Daniel Bütschi war dort dafür zuständig. Ich glaube, jetzt wir sind wirklich in einer Phase, wo sehr viele Leute, ich meine nicht Techniker, aber wirklich Politiker, aber auch Bürger und Bürgerinnen, die sind nicht bewusst von diesem Pervasive Computing, was genau das ist. Und wir sind jetzt, und das haben wir auch mit dieser Studie gezielt, wir müssen eigentlich zeigen, was zu uns kommt und was die möglichen Folgen sind. Und das ist wirklich ein erster Schritt. Man muss diese Studie vielleicht so verstehen. Es gibt zurzeit keine konkrete Vorschlag, zum Beispiel man braucht ein Gesetz X oder man muss hier einen Artikel einfügen und so. Das braucht noch etwas Überlegung, um so konkret zu sein. Eine Gefahr sieht die Schweizer Studie in der gewaltigen Zunahme des Elektronikmülls, wenn jedes Etikett erst einmal mit einem Computerchip ausgestattet wird. Zwar reduziert die Miniaturisierung der Computertechnik die Abfallmenge jedes einzelnen Rechners, die milliardenfache Verbreitung der Transponder wird das Aufkommen giftiger Stoffe aus der Elektronik insgesamt jedoch erhöhen. Die Wissenschaftler sprechen von einem Rebound-Effekt. Der Rebound-Effekt tritt dann ein, wenn eine Technologie stärker genutzt wird, als es bisher der Fall war und dadurch ein Mengenwachstum verursacht. Nehmen wir zum Beispiel das papierlose Büro. Wir hatten vor Jahren die Vision, dass wir in den Büros weniger Energie verbrauchen, weil die Texte und Bilder alle nur noch elektronisch gespeichert sind und nicht mehr ausgedruckt werden. Aber in Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Wir alle wissen, dass die Büros überquellen von Papier. Alle digitalen Fotos, die gemacht werden, werden ausgedruckt. Und letztendlich werden mehr digitale Fotos gemacht als vorher analoge Fotos. Und der Endeffekt ist, dass wir mehr Papier verbrauchen, natürlich auch mehr Energie, um diese Fotos auszudrucken. Die Gesundheitsgefahren durch Elektrosmog werden in der Studie dagegen gering bewertet. Im Vergleich zur heutigen Mobilfunktechnik wird die Sendeleistung der Transponder und Smart Labels minimal sein. Das weitaus größte Problem sehen die Wissenschaftler in den gesellschaftlichen Folgen der allgegenwärtigen vernetzten Computertechnik. Pervasive Computing wird das Leben sicherlich bequemer machen auf eine Art. Man muss sich um viele Dinge nicht mehr kümmern. Informationen kommen durch die elektronischen Systeme auf einen zu, sie werden einem präsentiert. Dadurch wird man auf eine Art bequemer. Man wird aber auch durch Informationen viel mehr zugeschüttet, als es bis heute der Fall ist. Wir müssen auch damit rechnen, dass kommerzielle Inhalte ungewollt an uns herangetragen werden, Stichwort Werbung. So wird es für viele Menschen gar nicht mehr möglich sein, zu selektieren zwischen gewollten und ungewollten Informationen. Dann tritt auch so eine Art Abstumpfungseffekt ein. Man lässt die Technik einfach gewähren. Diese Entscheidung, ob wir eine Information erhalten wollen oder nicht, wird an ein automatisches System abdelegiert, dem wir vertrauen müssen. Wenn es gut funktioniert, ist es gut für uns. Wenn es schlecht funktioniert, haben wir kaum noch Kontrolle darüber. Es gibt so eine Art Entkopplung zwischen freien Willen des Menschen und der Funktion der Technik. Wir haben das natürlich heutzutage auch schon, aber Pervasive Computing wird allgegenwärtig sein. Eine verlockende Aussicht ist das nicht gerade. Die Allgegenwart der Rechnernetze bringt uns zwar unterhaltsame neue Spiele, dient unserer Bequemlichkeit, rationalisiert die Logistikbranche und hilft dem Einzelhandel, Kosten zu sparen, doch rechtfertigt das den drohenden Verlust an Selbstbestimmung der Menschen? Die Vordenker des Pervasive Computing halten dagegen. Nicht Kontrollverlust, sondern ganz im Gegenteil, ein Zugewinn an Selbstständigkeit werde am Ende dabei herauskommen. Friedemann Matern. Altenpflege zum Beispiel, ältere Leute, die autonom sind, autonom bleiben wollen, aber Schwierigkeiten haben. Dort kann man die Technik gut einsetzen, um sie zu unterstützen, um zu beobachten, ohne dass die Personen sich selbst zu sehr beobachtet fühlen, ob das Leben noch gut vorangeht. Also die kleinste Sensortechnik verbunden mit drahtloser Kommunikation ermöglicht es Leuten, selbstständig noch zu sein und dennoch in gewisser Weise überwacht zu werden. Also die häusliche Pflege wäre ein potenzielles Anwendungsgebiet für diese Technik. Diabetikern wird eine vollautomatische Einstellung ihres Insulinhaushalts versprochen, ambulant Operierten eine ferngesteuerte Nachbetreuung. Und Gelähmte sollen sich mit künstlichen Gliedmaßen wieder bewegen können. Die Steuerung soll wie bei echten Händen, Armen und Beinen direkt vom Gehirn übernommen werden. Dafür ist ein sogenanntes Brain-Computer-Interface, also eine Datenschnittstelle zwischen Gehirn und Computer, erforderlich. Seit den 70er Jahren wird daran gearbeitet. Zunächst ziemlich erfolglos. Doch in letzter Zeit häufen sich erste Erfolgsmeldungen. In Berlin steuern Probanden ein Computerspiel allein mit Gedankenkraft. In den USA bewegen Affen über einen im Kopf implantierten Sensor einen künstlichen Arm. Und an der Universität Graz hat ein gelähmter junger Mann eine künstliche Hand bekommen, die er allein durch Konzentration öffnen und schließen kann. Bernhard Greinmann gehört dem Grazer Forschungsteam an. Er weiß, dass bis zur Serienfertigung voll funktionsfähiger künstlicher Gliedmaßen noch viele Hürden zu überwinden sind. Das Hauptproblem ist die limitierte Informationstransferrate, die man zur Verfügung stellen kann. Diese Informationstransferrate hängt einerseits ab von den Gehirnsignalen, die man detektieren kann, aber auch von der Genauigkeit, mit der man diese detektieren kann. Und im Moment ist es so, dass man nicht über 25 Bit pro Minute rauskommt. Um jetzt wirklich einen Rollstuhl zufriedenstellend steuern zu können, müsste man das wesentlich steigern. Und eine Möglichkeit dazu wäre, jetzt subdurale oder intrakortikale Aufnahmen zu machen. Da muss man die Schädeldecke öffnen, auch die obere Haut des Gehirns öffnen. Dann kann man entweder Elektroden auf den Kortex rauflegen oder mit Elektroden direkt in die obere kortikale Hirnrinde reinfahren und da die neuronale Aktivität messen. Es wurde schon an Affen gezeigt, dass es zu Verbesserungen führt. Wir in Graz haben auch gezeigt, dass mit den Elektroden auf der Hirnrinde wesentlich bessere Signale erreichbar sind, wesentlich bessere Detektion- und Klassifikationsraten. Also von dem her können wir sagen, dass es wesentlich besser sein wird. Natürlich ist die Schwelle, sowas zu implantieren, sehr hoch. Aber natürlich, wenn da die Entwicklung so weiter fortschreitet, wie sie auch in den letzten Jahren fortgeschritten ist, dann ist da noch einiges zu erhoffen. Dass das Pervasive Computing große Hoffnungen im Bereich der Medizin weckt, kann auch Andreas Köhler gut verstehen. Beim Nachdenken über die möglichen Folgen dieser technischen Entwicklung kommen ihm allerdings auch Bedenken. Im Bereich der medizinischen Behandlung gibt es wesentliche Vorteile durch Implantate, die man im Körper platzieren kann. Aber wenn gesunde Personen plötzlich anfangen, ihren Körper elektronisch zu optimieren, dann haben wir so eine Art E-Doping. Und da ist die Frage, können wir das zwischenmenschlich akzeptieren, wenn mein Gegenüber, mein Gesprächspartner elektronisch angereichert ist? Ist er noch ein Mensch oder ist er ein Computer mit biologischen Anhängseln? You and your object, printer and kitchen room, please choose, make sound, information about printer facility. Die Computerstimme klingt nicht schön, aber wenn sie einem Blinden Orientierung gibt, stört das wenig. Davon jedenfalls ist der Informatiker Vlad Koroama überzeugt. Er hat im Computerlabor der ETH ein System entwickelt, das die zu erwartende massenhafte Verbreitung von Transpondern und Smart Labels nutzt, um Blinden einen Eindruck ihrer Umgebung zu vermitteln. Gehen Sie an einem Supermarktregal entlang, liest ihnen die Computerstimme vor, welche Produkte sich neben ihnen befinden. Und wenn Schilder mit einem Transponder ausgestattet werden, können Blinde sie plötzlich lesen. Da, wo zum Beispiel das Schild Richtung Toiletten zeigt, dass der Blinde auch hört, Weg Richtung Toiletten. Und dann durch Pervasive Computing und Techniken wie Lokalisation oder so kann man ihn auch dahin navigieren lassen. Ich habe 9 Interviews mit Blinden geführt und sie sagen, es kann eigentlich fast nie zu viel Information reingehen über die Ohren. Also sie brauchen das wirklich und sie sagen, es kann fast nie zu viel werden. Auch wenn das Pervasive Computing manchen Menschen helfen wird, andere werden sich von der Allgegenwart der Rechnernetze bedroht fühlen. Beide Interessen können nur dann zu ihrem Recht kommen, wenn bei der Technikentwicklung rechtzeitig auf unerwünschte Nebenwirkungen geachtet wird. Manche Vorschrift und manches Gesetz wird dafür nötig sein. Denn nicht die Maschine, sondern der Mensch soll das letzte Wort behalten. Andreas Köhler. Die Hersteller müssen dafür sorgen, dass die Benutzer auch in der Lage sind, darüber zu entscheiden, welchen Betriebszustand sie an ihrem Gerät einstellen wollen. Im simpelsten Fall bedeutet das, dass ein Computer auch einen Ausschaltknopf haben muss. Das ist immer weniger der Fall. Über die Datennetze der Zukunft informierte Dirk Asendorpf im heutigen Wissen. Das Manuskript zur Sendung finden Sie auf unseren Internetseiten www.swr2.de/wissen. Die Sendung morgen führt in die Kornkammer der USA und fragt, kehrt die Prärie zurück, weil das Wasser ausgeht? Die SWR 2 Radioakademie. Leibhaftig, der Körper und sein Geist. Maschinen haben den Körper von vielen seiner Aufgaben entbunden. Nachdem die politisch-gesellschaftlichen Utopien abgehakt sind, dient nun der Körper als Projektionsfläche für Zukunftsvisionen. Wie viel Körper braucht unsere Kultur? Welche Grenzen sind ihm gesetzt? Leibhaftig, der Körper und sein Geist. Die SWR 2 Radioakademie. Ab dem 8. Mai, immer samstags 8.30 Uhr. Auch im Internet www.swr2.de/leibhaftig. Gleich noch einige Programmtipps für den heutigen Nachmittag und Abend. Nach den 9 Uhr Nachrichten die SWR 2 Musikstunde, in der es heute um Abschied geht. Im Eckpunkt ab 10.05 Uhr ein Fremder aus Nirgendwo, Andrzejs Wandlung vom Deutschen zum Russen, zum Kasachen, zum Spätaussiedler. Dies in SWR 2 Eckpunkt ab 10.05 Uhr.